Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 27. Mai 1788. Die Bücher habe ich richtig erhalten, auch das Leben Wilhelms von Oranien unter Hubers Sachen gefunden. Deinen Brief würde ich eher beantwortet haben, wenn ich vor ein paar Tagen nicht wieder einen Anfall von Magenkrampf bekommen hätte, wie vor den Feiertagen. Es dauerte nur einen Tag, überzeugt mich aber doch immer, dass mein Unterleib nicht in Ordnung ist. Man schlägt mir Karlsbad vor. Wenn es mir nützlich ist, hätte ich große Lust, es zu brauchen, weil Dorchen keine gute Gesellschaft findet und es meiner Frau auch vielleicht nutzen könnte. Eine zerbste Reise hätte mir beinahe ebenso viel gekostet und einen Aufenthalt in einem Bade habe ich mir längst einmal gewünscht. Eiras scheinen auch nicht auf unsern Besuch zu dringen, da sie neuerlich nichts erwähnt haben, vermutlich weil er sich vor dem Kinde fürchtet. Das Kind nehmen wir mit, und da es so gesund ist und sich so gut beim Fahren anstellt, haben wir nichts dabei zu besorgen. Gleim kenne ich persönlich von Lauchstädt her, vielleicht erinnert er sich auch meiner. Während meiner Reise hat er einmal an mich geschrieben, damals kam er mir vor wie ein gutmütiger, gesprächiger Alter, dem sich großenteils ganz gut zuhören ließ. Seine Wärme für andere Schriftsteller machte mir ihn sogar interessant. Er schien wenig Eitelkeit und Ansprüche zu haben. Von seinem dichterischen Talent habe ich freilich keine sehr hohe Idee, doch sind gewiss seine Kriegslieder und einige seiner Fabeln nicht ohne Gehalt. Auch im Halladat sind gute Stellen. Dass du dich Hadern wieder näherst, hat mich sehr gefreut. Ich habe längst darauf gewartet. Wenn du es möglich machen kannst, mir etwas, den vierten Teil aus seinen Ideen zur Geschichte der Menschheit mitzuteilen, so vergiss es nicht. Göschen ist jetzt hier und ich habe mit ihm Projekte gemacht. Es ist ihm bange, dass Aschenholz die Literatur und Völkerkunde vernachlässigt oder gar aufgibt, worauf Göschen doch bei seiner Heirat gerechnet, weil sie ihm hübsch Geld einbringt. Auf diesen Fall trug er mir dies Journal an. Ich dachte über Journalwesen nach und entwarf beiliegenden Plan. Die Ausführung desselben ist vielleicht die einzige Art, wie ich zu einer schriftstellerischen Fruchtbarkeit gelangen kann. Diese Arbeit hat etwas Begeisterndes und dabei weniger Schwierigkeit für mich als ganze Kunstwerke oder wissenschaftliche Aufsätze. Ich werde dabei nicht durch das Bewusstsein verfolgt, dass ich mein Ideal nicht erreicht, dass ich meinen Gegenstand nicht erschöpft habe. Solche Fragmente haben immer ihren Wert, wenn sie nur einige interessante Ideen enthalten. Nur wird mir die Zeit lang, bis mir Aschenholz Platz macht. Wie wäre es denn mit deiner Thalia? Göschen sagt mir, dass er die Kosten heraus habe und dass das Journal notwendig besser gehen würde, wenn es regelmäßig erschiene. 6 Bogen monatlich würden ihm sehr willkommen sein für das bisherige Honorarium. Nun fragt sich's, ob du dir getraust, diese regelmäßig zu liefern. Wäre das nicht, so habe ich dir einen Vorschlag zu tun. Wir teilen uns in das Journal zur Hälfte. Jeder von uns hat das Recht, 3 Bogen monatlich einzurücken. Doch bleibst du der Herausgeber wie bisher. Es versteht sich, dass dies nicht pünktlich zu nehmen ist. Was einer in dem einen Stücke mehr liefert, um seine Arbeit nicht zu trennen, geht dem anderen im nächsten zugute. Liefert einer weniger, so muss er es dem anderen 4 Wochen vorher sagen. Was Huber einschickt, lass ich mir abrechnen, der ohnedem jetzt nicht viel Zeit haben wird. Auf diese Art hat jeder von uns beiden eine Einnahme von 360 Talern, die sich natürlicherweise erhöhen muss, sowie das Journal sich besser verkauft. Bleiben wir unserem Plane getreu, so muss es bald das erste Journal in Deutschland werden. Es wird nicht an Beiträgen fehlen, die uns eingesendet werden, und was wir alsdann nicht für gut genug hielten, würde ich künftig für die Literatur- und Völkerkunde bestimmen, wenn ich sie bekäme. Diese würde merkantilisch behandelt, unsere beste Ware aber sparten wir für die Thalia auf. Schreib mir bald über diese Idee. Ich fange schon an, Materialien zusammenzutragen. Dir muss es leicht sein, nach diesem Plane zu arbeiten. Nur müssen wir Abrede nehmen, dass wir uns nicht begegnen. Lebe wohl. M&D grüßen. Körner.